Die arabische Hochkultur. Blüte von Wissenschaft und Kultur. Arabisches Kalifenreich im 9. Jahrhundert nach Christus. Der mächtige und grausame König Schahriar, Gebieter über ein Eiland irgendwo zwischen Indien und China, entdeckt eines schönen Tages, dass ihn seine Frau seit geraumer Zeit betrügt. Da er sie vergöttert, verletzt ihn ihre Untreue zutiefst. Schahriar verfällt in eine ohnmächtige Wut und sinnt auf Rache. Er lässt seine treulose Gemahlin hinrichten. Von nun an aber richtet sich sein Hass gegen alle Frauen. Und so befiehlt er seinem Wesir, ihm fortan jede Nacht eine Jungfrau in seine Gemächer zu schicken. Sobald aber die Sonne aufgeht, lässt er diese hinrichten. Der Wesir handelt, wie ihm sein König befohlen. Doch nach einiger Zeit kann die schöne Tochter des Wesirs, Scheherazade, das sinnlose Sterben der schönen jungen Mädchen nicht mehr länger mit ansehen. Sie beschließt, in der nächsten Nacht selbst in die Gemächer des Königs zu gehen. Scheherazade beginnt, Schahriar Geschichten zu erzählen, und sie findet kein Ende. Bis in den frühen Morgen hinein zieht sie den König mit ihren Erzählungen in ihren Bann. Als die Sonne aufgeht, ist die Geschichte gerade wieder an einer besonders spannenden Stelle angelangt. Und so beschließt der König, die Hinrichtung Scheherazades aufzuschieben. Denn er will in der kommenden Nacht der Fortsetzung ihrer Erzählung lauschen. Und so geht es Nacht für Nacht. Nach 1001 Nacht endlich gewährt der König Scheherazade Gnade und macht sie zu seiner Frau. So lautet sie, auf ihre Rahmenhandlung reduziert, die Geschichte von 1001 Nacht, die neben dem Kompendium der Gebrüder Grimm wohl bekannteste Märchensammlung der Welt. Für viele ist dieses Sammelsurium aus Erzählungen verschiedenster Herkunft der Inbegriff arabischer Literatur und Lebensart. Und in der Tat ist der Entstehungsprozess dieses Textes, der zu den Klassikern der Weltliteratur zählt, unmittelbar mit Entwicklung und Blüte der arabischen Hochkultur verbunden. Zentrum dieses Entwicklungsprozesses, in dessen Verlauf Werte und Werke geschaffen werden, die zu den höchsten Ausformungen menschlicher Kultur zählen, ist ab dem 9. Jahrhundert Bagdad. Von hier aus regieren die Kalifen aus dem Geschlecht der Abbasiden ihr riesiges Reich, das sich auf dem Höhepunkt der islamischen Expansion um 800 nach Christus von Zentralasien bis nach Spanien erstreckt. Die Metropole am Mittellauf des Tigris ist aber nicht nur das politische Herz der islamischen Welt, sondern auch ihr Zentrum für Kunst, Kultur, Wissenschaft und Forschung. Mit seinen rund 100.000 Einwohnern ist Bagdad im 9. Jahrhundert um ein Vielfaches größer und bedeutender als die Kaiserpfalz Karls des Großen in Aachen, das Zentrum des mächtigen Frankenreiches, das nur wenige hundert Einwohner aufzuweisen hat. Mit den eigentlichen Kulturhauptstädten der damals bekannten Welt, Konstantinopel mit einer 500.000 Einwohner und der chinesischen Millionenstadt Xi'an, kann Bagdad allerdings nicht konkurrieren. Nichtsdestotrotz wird hier etwas geschaffen, was in der mittelalterlichen Welt seinesgleichen sucht. Die islamischen Araber haben binnen kurzer Zeit zwei mächtige Kaiserreiche zerschlagen. Das Byzantinische im Westen und das Persische im Osten. Im Gegensatz zu vielen anderen Eroberern ihrer Zeit zwingen sie die unterworfenen Völker aber nicht zur Übernahme ihrer Religion und Lebensart, sondern schaffen eine Synthese zwischen ihrer eigenen Kultur und dem kulturellen Erbe ihrer früheren Todfeinde, Byzanz und Persien. Aus diesen Elementen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, entsteht etwas völlig Neues, die arabische Kultur. Sie entwickelt die in Byzanz beheimateten hellenistischen Traditionen ebenso fort wie die persischen. Darüber hinaus ist die arabische Welt außerordentlich weltoffen. Begierig nimmt sie Unbekanntes und Neuartiges auf, integriert es in ihre eigene Kultur und entwickelt es weiter. Vor allem Einflüsse aus der asiatischen Welt und vom indischen Subkontinent hinterlassen ihre Spuren, seien dies neue Pflanzenarten aus Indien oder Schießpulver und Papier aus China. Inspiriert von derart vielfältigen Eindrücken kommt es ab dem 9. Jahrhundert in allen Bereichen des Alltags, der Kunst und der Wissenschaften in der arabischen Welt zu bahnbrechenden Neuerungen. Das alles verbindende Band ist hierbei die arabische Sprache. Als Sprache des Korans ist sie die Sprache Gottes und hat dementsprechend einen hohen Stellenwert inne. Daher bedienen sich Rechtsgelehrte, Theologen, Historiker, Mediziner, Geographen, Astronomen, Philosophen und Dichter aus allen Teilen des Kalifenreiches des Arabischen, egal welchem Stamm sie eigentlich entstammen. Im literarischen Bereich denkt man natürlich zuerst an die Märchen aus Tausend und einer Nacht, die ihre Ursprünge in verschiedenen Regionen des Orients haben und ab dem 8. Jahrhundert aus dem Persischen ins Arabische übertragen wurden. Im Zuge dieser Übersetzung kommt erneut eine Vielzahl von Geschichten aus allen Teilen des riesigen Kalifenreiches hinzu, insbesondere aus Ägypten. Vor allem aber wird die Sammlung jetzt islamisiert, das heißt, der alte Märchenschatz wird mit islamischen Formeln und Zitaten angereichert. In Europa wird die Sammlung erst ab dem 18. Jahrhundert durch die Übersetzung des französischen Orientalisten Antoine Galland bekannt. Galland publiziert um 1704 eine französische Fassung des Märchenzyklus und leitet damit die europäische Rezeption von Tausend und eine Nacht ein. Schließlich werden die Erzählungen in Europa bekannter sein, als sie es in ihrer arabischen Heimat jemals waren. Denn dort dienten die in Mundart niedergeschriebenen Texte vor allem der Unterhaltung des einfachen Volkes. In Europa aber erleben die Märchen im 19. Jahrhundert einen ähnlichen Boom wie die der Gebrüder Grimm. Leichter zu verstehen als die schwer zu entziffernden arabischen Texte sind für die Europäer die Ergebnisse der islamischen bildenden Künstler. Doch was sie zu sehen bekommen, unterscheidet sich doch sehr von dem, was man im christlichen Abendland gewohnt ist. Denn bei der arabischen Kunst handelt es sich nicht um eine an Größe alles übertreffende und mit der Schöpferkraft Gottes wetteifernde Kunst, wie sie das europäische Mittelalter kennt. Nein, hier propagiert man eine kosmische Kunst, bei der der Künstler im Einklang mit seinem Schöpfer nach Höherem strebt. Das Ergebnis dieses Schaffensprozesses sind filigrane Arabesken, also Muster aus verschlungenen stilisierten Blattranken und kunstvolle Miniaturen, die die Innenräume von Gotteshäusern genauso zieren wie edles Geschirr und Geschmeide. All diese Muster zielen darauf ab, die geordnete Vielfalt zu symbolisieren, die der Schöpfung zugrunde liegt. Der Einfluss der arabischen Sprache, Literatur und Kunst reicht bis an die westliche Peripherie des Reiches, bis nach Spanien. Nicht nur die Bauwerke zeugen hier von den islamischen Eroberern, auch arabische Gelehrte unterrichten hier. Sie unterweisen beispielsweise spanische Juden darin, ihre eigene semitische Sprache, die mit dem Arabischen verwandt ist, zu analysieren und nach arabischen Versmaßen Gedichte zu verfassen. Man beginnt nun auch damit, die Schriften bedeutender griechischer Philosophen, insbesondere die Platons und Aristoteles, ins Arabische zu übersetzen und zu kommentieren. Die arabischen Philosophen kopieren und kommentieren die antiken Vordenker aber nicht nur, sondern treten an deren Gedankenwelt mit eigenen, neuen Fragestellungen heran und entwickeln das antike Erbe auf diese Weise eigenständig weiter. So beispielsweise Ibn Rushd, einer der größten Universalgelehrten des Islam. Er fertigt zu jedem Werk des Aristoteles einen Kommentar an. Darüber hinaus verfasst Ibn Rushd eine umfassende medizinische Enzyklopädie, die den Wissensstand der damaligen Zeit in sich vereinigt. Gerade auf medizinischem Gebiet bleiben viele Erkenntnisse der arabischen Vordenker bis in die Neuzeit hinein wegweisend. So unterscheidet der aus Persien stammende Gelehrte Al-Razi als erster zwischen Pocken und Masern und verwendet Gipsverbände zur Heilung von Knochenbrüchen. Der bekannteste Mediziner des Islam ist zweifelsohne der im 11. Jahrhundert lehrende Ibn Sina. Er übersetzt nicht nur die Schriften des Aristoteles, Hippokrates und Galen, sondern verfasst auch seinen berühmten Kanon über die Medizin, der bis ins 17. Jahrhundert das wichtigste Buch zur Heilkunde darstellt. Auch in der Geographie und der Astronomie leisten die arabischen Gelehrten Großes. So verfassen bereits islamische Astronomen Werke über Optik und Planetenbewegungen, die bis zu den Gesetzen Johannes Keplers im 17. Jahrhundert richtungweisend bleiben. Auch die detaillierteste und beste Beschreibung Indiens, die die mittelalterliche Welt kennt, stammt aus der Feder eines islamischen Universalgelehrten, des Persers Al-Biruni. Die arabischen Weltreisenden übertreffen Marco Polo bei weitem an Erfahrung und Präzision. Auch der bekannteste Geograf des Mittelalters, Muhammad al-Sharif al-Idrisi, der im 12. Jahrhundert am Hof des normannischen Königs Roger II. Von Sizilien arbeitet, stammt aus der islamischen Welt. Er fertigt Karten aller zu seiner Zeit bekannten Erdteile an. Von besonderer Bedeutung sind bis heute die Errungenschaften der arabischen Mathematiker. Denn sie, und nicht etwa ihre antiken Vorgänger in Griechenland und Rom, erfinden die Algebra und das Rechnen nach dem Dezimalsystem. Zwar haben bereits die Römer, im Unterschied zu den Griechen, ein Zifferensystem benutzt, doch für Rechenoperationen eignet sich dieses nicht. Die Araber hingegen verfügen über ein viel praktischeres und vielseitig einsetzbares System zum Aufschreiben von Zahlen. Es besteht nur aus den Zeichen für die Zahlen 1 bis 9 und aus der 0. Abgesehen von grafischen Veränderungen der einzelnen Zeichen wird dieses System, um 90 Grad gedreht, bis heute weltweit unter der Bezeichnung arabische Ziffern eingesetzt. Die arabischen Mathematiker selbst sprechen jedoch vom Rechnen der Inder und tragen damit dem Ursprung des Systems Rechnung, denn es sind ursprünglich indische Ziffern, die sie für ihre Zwecke einsetzen. Das Besondere an diesem neuen mathematischen System ist der Gebrauch von Dezimalstellen und damit verbunden die Verwendung eines besonderen Zeichens für die Leerstelle, die Null. Zwar kannten auch schon Kulturen vor den Arabern, wie zum Beispiel die Babylonier und die Sumerer, ein solches Stellensystem und entwickelten schließlich sogar ein Zeichen für die Null, doch kannten ihr System nur wenige auserwählte Eingeweihte. Die Araber hingegen machen ihr System in ihrem Reich und über seine Grenzen hinaus bekannt und gebräuchlich. Besonders verdient gemacht hat sich um seine Verbreitung der aus dem Iran stammende Mathematiker Muhammad al-Schwarizmi. Er verfasst um 820 sein grundlegendes Werk mit dem Titel »Rechnen der Inder« und stößt damit eine Revolution der Rechenmethoden an, deren Auswirkungen bis heute Gültigkeit haben. In seiner Schrift beschreibt er die Grundrechenarten und das Einrichten von Gleichungen. Auch im lateinischen Westen erfreut sich dieses Grundlagenwerk großer Beliebtheit und wird im 12. Jahrhundert unter dem lateinischen Titel »Liber Algebras« et amulcabula verbreitet. Damit ist nicht nur der Weg frei für den Siegeszug des Rechnens der Inder in Europa, sondern auch ein neuer mathematischer Terminus ist geboren. Algebra. Um das Jahr 1100 allerdings hat die Kultur der Araber ihren Zenit schon wieder überschritten. Was nun folgt, ist eine Zeit abnehmender Innovationskraft, eine Zeit der Lähmung und der Dekadenz. Die Ursachen für den Zerfall der arabischen Hochkultur sind vielfältig. Zum einen geraten die einstigen Eroberer nun selbst durch die Einfälle fremder Invasoren in arge Bedrängnis. Zunächst überrennt das osmanische Soldatenvolk Teile des Kalifenreiches. Dann brechen die Mongolen mit einer alles zerstörenden Wut über den ganzen Orient herein. Einen weiteren Verlust erleiden die Araber, als es den Portugiesen gelingt, Afrika zu umschiffen und damit das alte arabische Handelsmonopol auf der Seestraße durch den Persischen Golf in den Indischen Ozean fällt. Daraufhin verlagert der Islam seinen kulturellen Schwerpunkt wieder verstärkt gen Osten, nach Persien und nach Indien. Doch auch dieser Rückzug vermag das Kalifenreich nicht zu retten. Denn ein neuer Stern ist längst am Bosporus aufgegangen. Das Volk der Osmanen strebt nach Weltherrschaft. Und so nimmt die Geschichte abermals ihren Lauf. Und auch das einst so mächtige arabische Kalifenreich wird ein Teil des osmanischen Vielvölkerstaates. Nichtsdestotrotz bestehen die Errungenschaften der arabischen Hochkultur auch über ihren Untergang hinaus fort und dienen Generationen von Forschern und Gelehrten in der westlichen und östlichen Hemisphäre als Ausgangspunkt für Gedankenexperimente und bahnbrechende Erfindungen. Denn ohne die richtungweisenden Erkenntnisse der islamischen Vordenker, vor allem im medizinischen, astronomischen und mathematischen Bereich, wäre auch unsere moderne Wissenschaft lange noch nicht auf ihrem heutigen Stand angekommen. Doch nicht in allen Teilen der Welt ist die Entwicklung im 9. und 10. Jahrhundert bereits so weit fortgeschritten wie im Haus des Islam. Das stellen auch die Araber fest, als sie mit ihren Schiffen über den Indischen Ozean gen Süden fahren und vor der Ostküste Afrikas auf einer Insel landen, die sie Mondinsel taufen. Zu diesem Zeitpunkt siedeln auf diesem Eiland erst seit rund 500 Jahren Menschen. Entsprechend unberührt und ursprünglich präsentieren sich den Eindringlingen Natur und Bevölkerung. Ein halbes Jahrhundert später, um 1500, setzt der erste Europäer, ein Portugiese namens Diego Dias, seinen Fuß auf die Insel und tauft sie Ilha de San Lorenzo. Das geheimnisvolle Eiland, von dem hier die Rede ist, kennen wir heute unter dem Namen Madagaskar. Diese Bezeichnung ist aber vergleichsweise jung. Sie bürgert sich erst im 17. Jahrhundert ein und geht auf Marco Polo zurück, der in seinen Reiseberichten eine afrikanische Insel von unaussprechlicher Schönheit und immensem Reichtum beschreibt, Madagaskar. Marco Polo selbst war aber nie dort. Und es ist auch fraglich, ob er überhaupt jene Insel vor der afrikanischen Küste meinte. Dennoch bedienen sich die Kartografen der italienischen Renaissance des Namens Madagaskar. Und so heißt die Insel bis heute.